Die beginnen wir mit einem Gitarrenstück von Walter Zimmermann, und zwar einem ganz besonderen. Dieses Stück besteht nämlich aus lauter Flageolett-Tönen. Hubert Machnik an der Gitarre. Thank you. Der Gitarrist Hubert Machnik spielte hier ein Stück von Walter Zimmermann mit dem Titel Zwiefache transzendiert. Ein Stück, das aus lauter Flageolett-Tönen besteht. Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit Musik von Helmut Bieler. Der spielt am Klavier drei Stücke für drei Frauen, nämlich für Brigitte, für Shao Ru und für Helga. Thank you. drei Stücke für drei Frauen, komponiert und gespielt von Helmut Bieler, für Brigitte, für Shao Hu und für Helga. Und wir bleiben bei der mysteriösen Zahl 3. Drei Impressionen für Vibraphon hören wir jetzt. Komponiert hat sie Werner Rottler und gespielt werden sie von Bernhard Betzel. Toccata, Improvisation und Choral und Scherzo Trio. Thank you. Bernhard Betzel am Vibraphon mit drei Impressionen von Werner Rottler bei uns hier im Concerto Bavarese. Unser nächster Komponist ist Richard Heller, 1954 in Wien geboren. Später ging er dann nach Bayern, wurde Vorsitzender des Tonkünstlerverbandes Augsburg-Schwaben und lehrte an der Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg Musiktheorie. Er kommt stark vom Mathematischen her, aber eben nicht nur. Ich möchte in meiner Musik die abstrakte Logik und die Klangsinnlichkeit miteinander verbinden. Die Musik, die wir von ihm hören, heißt Assoziationsmusik und ist geschrieben für zwei Klarinetten und Bassklarinette. Wir hören Birgit Seid, Andrea Böhm und Simone Gira. Assoziationsmusik von Richard Heller für zwei Klarinetten und Bassklarinette. Das waren Birgit Zeit, Simone Gira und Andrea Böhm hier im Concerto Bavarese in Bayern 2. Der Gitarrist Stefan Stiens neigt zu originellen Projekten, zu Konzertprogrammen, auf die man erst einmal kommen muss. Und dann sagen sich die Leute, ja, dass darauf nicht schon vorher jemand gekommen ist. Als erster Gitarrist hat er 1985 in Salzburg, damals war er Student am Mozarteum, die Sonaten und Partiten für Violine Solo von Bach in einer eigenen Transkription für Gitarre an einem Abend gespielt. Und hier hat er 20 Gedichte von zeitgenössischen jungen Lyrikerinnen und Lyrikern vertont, und zwar für Bariton und Gitarre. Es beginnt mit einem Gedicht von Nora Gomringer, Landschaft, und endet mit Sandra Trojans letztem Gedicht. Wolf Matthias Friedrich, Bariton, und Stefan Stiens an der Gitarre. Wald hinfiel, blieb ich liegen. Es war ein so schöner Tag für die, die mich betraten. Manche stellten ihre Uhr auf mir eine Stunde zurück. Ich bin die Angesammelte. Seit Jahren, Jahr und Tag angeschwemmt, was in die Backen genommen, aus den Vollen geschöpft, in die Leere gesenkt. Ich bin die Angesammelte aus Sand und Knochen, Stein und Bein. Ich bin die Anhäufung der Verstärkung im Tuch. Ich bin das Väterliche, das Mütterliche, das Brüderliche, Schwesterliche. Ich bin das Freundliche, das Allgemeine und Liebliche. Ich bin die auf meinen Namen antwortet. Ich bin das Genetische und Vergangen. Ich bin das Detail und der Plural. Ich bin die Endliche und Überholte. Ich bin das Herangeholte und das Losgelassene. Ich bin die Angesammelte und das, was an die Stelle tritt, von der man die Dinge nahm. Ich bin das Deinige, das Meinige und dir eine Täuschung im Auge. Ich bin die eine Täuschung im Sinn. Ich bin eine Archivierung und eine fertige Kollektion. Weiterung und eine Einengung, eine Schlucht und ein flaches Land. Eine Streckung und ihre Strecke. Ich bin und ich werde und werde und werde sein. Thank you. der Blüter Erinnerung an dich, an dich, an dich gebrochen zu Fernsehen komponiert Shakira mit einem Stuhl. Im Fenster ist der Himmel blau. Die Zigaretten schmecken frisch nach diesem Winter. Lassen wir alle Blumen stehen und Kapfen an. Katze werde blieb, der Frühling ist eine Videoclip. Der Stuhl ist durch, jetzt kommt der Tisch. Ihr kennt die Atemlosigkeit. Ihr kennt das Geschwätz der Ausgeklinkten in den Städten abends gegen das Geräusch von Regenwasser. Auf Pavillons flachdächer Backstein. Die Schlichtung der Stille über die Erdkruste in Abwesenheit von Mensch und Tier. Manchmal selbst, wenn doch welche zu sehen, beschäftigt mit Liebesakt. Algebra, sterbe. Das kennt ihr, und das wechselt so ein Ding dazwischen, so zornig. Gut, Bewegungslatenz. Alles Menschliche und manches darüber hinaus, das kennt ihr, das kennt euer Fleisch. Noch die schnelleren autonomen Prozesse. Party. Job. Geschiebe in Eingangsbereichen von Bussen. sage mir keiner. Ihr wisst nicht, welchen Unterschied das alles macht, wenn wir einander betrachten. Glatt, neonweiß, klar, magisch. Ich kam in den Wald, zog das Feld rüber, kletterte in den Bäume, von den Spechten gegrüßt, von den Eichhörnchen gefürchtet. Thank you. zwei, drei in die Hose steigen, die steif ist vom Vortag. Du ziehst dein Kleid übern Kopf, eine Sekunde als Tier, dass wir noch Alkohol kriegen im Bistro, die Körper von innen. Das Leben verschlafen, aber Namen genug gaben sie sich und auch Und diesen Stein, der mir den Fuß aufschlitzte, noch gefunden in der Vitrine unter Staub und Zetteln. Das Kartenspiel zu dritt im Gras, die Mücken kamen. Vater, warum bist du denn so stumm? Doch einem Toten muss man nicht mehr retten, und Mutter, Bruder, die vom Blatt auf sein. Und schauten sich nicht nach dem Toten mein Fleisch, mein eigen Glocken des Schwanken. Mein Fleisch, mein eigen Glocken des Schwanken. Zu. Ich brüte mit handlanger Zunge zwei Lieder zurück. Eins sind die Blumen geschissen, eins von heißer Kaume zwingend intoniert, ein Blechgesang, der bleibt. Die Fliegen wissen Bescheid. hat's ihn. Morgen und den Abend an die Seiten verwiesen. Sag mir, ob der schlanke Vogel ohne Federn, ohne Augen nicht ein Stein ist, der seit Tagen fliegt. Mich der Bock noch immer gegen den Maschendrahtzaun rammt. Seine Stirn flach und hart wie Buchenholz, wie Schnur. Muss man sein, schießt es mir durch den Kopf, bevor ich beginne zu schreien. Heiligkeit, keine kommen, keine Bewegung davon, nur das Leben drücken und pochen einer Bienenkirschen im Bauch. Weit auf das Maul. Auf der Weide ist es still. Nur in den Kirschbäumen knackt's. Und in mir drin thank you. gibt sie ihr Rat und er geht neben ihr. Etwas Vertrautes ist im Nebeneinander gehen. Sie gehen im Gleichschritt und der Gleichschritt macht sich Geschwister oder Freunde sind, hakt sie auch schon am Rad und was der Gleichschritt war, schwindet für immer im herbstlichen. Hallo. Kreuzworträtselautor, ich bin Dekor, Wandfarbendesigner. Ich bin Überraschungsei, Überraschungen Erfinder. Blaupausen für Motoren, lasse Knallrot, Kerosin, bluten. Gehe in die Küche und mache mir ein Leberwurstbrot. Elektronenwahnsinn! Leberwurstruhe. Wollen wir nicht wieder glauben ans Herz, ans Herz, etwas darunter die Seele. An das Haltbarkeitsdatum auf Majon. Geworden. Die Sonne fängt schon an, die Schatten der Hochhäuser ins All zu schieben. ersten Tag meiner spät gewordenen Kindheit legtest du zwei schon hungrig gewachsenen Lippen. Und wir lernten zu sein. Kurz vor Anbruch des zweiten Tages immer noch keiner zu Hilfe gekommen. So leise war Bratwurstfest, mein Thema war die Leute in der Bahn, erstens, zweitens Geld, die Heizung, weißt du, hat der Mann gesagt, ab morgen funktioniert sie wieder. Der Stift, das Papier nur. Ende bringt. Ich wette Würmer ins Dach. Heute ist die Zeit nur ein Geräusch. Atme ich noch ein, noch aus. Pure Sohle durch den Korridor. Durchs Bad, durchs Wasser. Schraub ich ein Glas auf. Schluck ich warme neben mir im Bett mein eigener Kindes. Nur langsam geht es vorwärts, die Schritte mit Bedacht gesetzt. In deiner Tasche trägst du manchmal fremde Währung und ein neues Stück. Europäischen Himmels. Gleichnisse werden getauscht und unter der Hand verhökert. Eine Anrede weiter sprichst du es aus. Mein Geburtshaus ist ein Stück Geschichte, das ohne mich weitergeht. Der ausgedörrte Mond, das weiße Fleisch vom Knochen. Sternfrucht als Garnierung am oberen Rand des Tellers, über den kein Blick hinausreicht. Selbst mit 5000 Meilen Abstand warst du nie woanders als hier. Woanders als verloren im Mückentanz. Sonne schwieg, sind in Sommer. Das geht so. Der noch nie mein Bruder war und nie mein Doppelgänger sein wird. Das noch nicht eingebracht ist ihm die Kellner und die Zimmer. Gefüllt mit dem Geruch der langen toten Sommer. Das die Dörr. Das letzte Gedicht. Thank you. dich zeige. Außer sich selbst. Außer sich selbst. Jetzt ein Liederzyklus nach Gedichten junger deutscher Lyrikerinnen und Lyriker. 20 Gedichte an der Zahl, vertont von Stefan Stiens und hier gesungen von Wolf Matthias Friedrich.